Österreich 1. Das Ö1 Hörspiel. Natascha Konopitzky begrüßt Sie zu einer Dreiecksgeschichte in den Tiroler Bergen. Der Schriftsteller Karl Schönherr setzt in dem Drama Der Weibsteufel seine handelnden Personen in eine Bauernstube. Namen gibt er ihnen nicht. Sie werden als Weib, Mann und Jäger bezeichnet. Der Mann ist kränklich und besitzlos, möchte seiner Frau, dem Weib, mehr bieten und hofft auf schnelles Geld durch den Verkauf von Schmuggelwaren. Der Jäger ist Grenzbeamter und er hofft auf eine Beförderung. Dafür muss er dem Schmuggler das Handwerk legen. Beide glauben, ihre Ziele mit Hilfe der Frau erreichen zu können und benutzen sie als vermeintlich willfährige Spielfigur, über die sie jedoch bald die Kontrolle verlieren. Karl Schönherr galt am Anfang des 20. Jahrhunderts neben Arthur Schnitzler als der bedeutendste österreichische Dramatiker. Der Weibsteufel aus dem Jahr 1914 zählt zu seinen meistgespielten Stücken. Die Hörspielregisseurin Ursula Scheidle hat das Drama wie ein Kammerspiel inszeniert. Die Sounds stammen vom österreichischen Komponisten Stefan Frauenberger und kommen aus dem Bauch eines Zimbals. Weib, was ist heute für ein Tag? Heute vor 6 Jahren haben wir Hochzeit gehabt. Und jetzt sag, haben wir uns ein einziges Mal gestritten? Ich weiß von keinem Streit. Wenn ich zurückdenke, wie sich die Leute alle das Maul zerrissen haben, wo sind sie jetzt, die Prophezeier? Meine eigenen Brüder haben mich ausgelacht und gespottet. Du, mit so einer Frau? Das geht sich nicht aus. Ich hab gesehen, du brauchst wen. Man kann dir was sein. Gerade deswegen habe ich dich genommen, weißt? Gerade so wie ein Kind. Um das man sich sorgen muss. Der Weibsteufel. Hörspiel nach dem gleichnamigen Theaterstück von Karl Schönherr. Das ist alles für dich. Das ist... Na, was sagst? So feine Spitzen. Das ist... Schmuggelwar. Die Seide. Alles für dich. Und das ganze Geld. Wie viel fehlt noch zum Haus? Nicht mehr viel. Aber... Der neue Jäger, der kennt kein Pardon. Man kann nichts mehr wegschaffen. Am Ende fasst du uns auch noch. Die Truhe hetzt ihn uns noch auf den Hals. Die Truhe lasst mir in Ruhe. Seit wir zusammen sind, hältst du die Truhe da versperrt. Die Leid reden. Da ist eine Heimlichkeit drin, sagen sie. Und die Grenzjäger haben Ohren. Und jetzt haben sie wieder was Neues ausgetiftelt gegen mich. Was denn schon wieder? Weil ich ihnen zu schlau bin, wollen sie dich dazu einspannen. Sie wollen dich gegen mich. Mich? Gestern hat anscheinend der Kommandant die Jäger alle zusammengetrommelt und geriet über uns, dass ich ja eine saubere Frau daheim hab. Und warum sich denn keiner ein bisschen hinter sie steckt und sie ein bisschen verliebt macht, die Gans. Damit sie zum Schnattern anfängt. Du, was der eine Frau anschaut. Ja. Und wer ihm den Fuchs umfangt, der avanciert. So hat er's gesagt. Und einer schreit? Der neue Jäger. Genau. Aber schlau muss man sein. Wenn der dich fangen will, fang ihn du. Tu ihm ein bisschen schön. Halt ihn so lang bei dir, bis ich mit meinen Helfern die Fracht aus dem Keller hab. Ich so? soll sowas tun? Schlau muss man sein. Aber Mann, stell mich zu sowas nicht an. Das hat doch jede Frau im kleinen Finger, wie man so einen Vogel lockt. Aber das kann doch nicht dein Ernst sein. Es geschieht ja alles nur für dich. Ich bitte dich. Sehen Sie es oder nicht? Der neue Jäger von der Grenz. Der bin ich. Sie hausen da herum, aber ganz weit weg von den Leuten. Wie die Geier. Womit kann man dienen? Bin da unten bei den Dornen hängen blieben und hab mir die Hand aufgerissen. Blutig sind's? Schaut aus wie mit dem Messer geschnitten. Das ist Weibssach. Frau? Flick den Herrn Jäger wieder schön zusammen. Aber gut und fein, dass man nichts merkt. Also dann? Mann, ich bleib da, bei dir. Sei nicht so kindisch. Lass den Jäger nicht warten. Geh nur mit ihm in die Hütten. Er hat noch was anderes zu tun. Und ich auch. Das Verbandszeug haben sie auch gleich mitgenommen. Jetzt ziehen sie halt frisch ihren Rock aus. Bin im Dienst. Mein Rock und Waffen tue ich nicht ab. Aber sie tun ja wieder heim. Und sie tun ja gerade so, als ob sie sich fürchten täten. Mit mir allein. Ich? Na, ich vielleicht. Die Leute reden schon davon, sie seien ein ganz ein Harter im Dienst. Kann schon sein. Aber Sterndl sehe ich noch keins am Kragen. Wird schon kommen. Mit zwei solche Arm können sie freilich leicht den wilden Grenzjäger spielen. Wenn man da hingreift, es ist ganz gruselig. So greifen sie halt nicht hin. Bis sie mal Frau und Kinder haben, dann werden sie schon zahm werden. Mich hat noch keine warm gemacht. Sie werden bald eine haben. Sie vielleicht. Ich bin versorgt, danke. Schaut. Ja, da sind sie zu spät. Und noch gar keine Kinder? Hören tue ich sie jedenfalls nicht. Meinen Sie, wir könnten nicht genug Kinder kriegen, wenn wir möchten? Aber viel schöner sind sie, wenn sie so ein bisschen in die Rage kommen. Da kriegen die Augen so ein Funkeln. Das gefällt mir. Rühren Sie mich nicht an. Halt, halt, halt. Nicht schlagen. Schlagen mag ich nicht. Lassen Sie meinen Arm. Ich bin froh, wenn Sie bald weiterkommen. Da haben Sie es halt bei Ihrem Mann gut, oder? Warum denn? Der ist ja auch nur so ein Schwächling. Jetzt fangen Sie mir noch an, über meinen Mann zu schimpfen, ja? Sie Grenzjäger, Sie Schlauer, der das Gras wachsen hört. So, wer bedenkt, so ein Kraftmensch spürt das gar nicht. Bin ich schon still? Manchmal nutzt einem die ganze Kraft nix. Oder? Schauen Sie mich denn so an? Ich schau halt, wie ich schau. Sind Sie bald fertig? So, jetzt sind Sie wieder ganz. Ein geflickter Grenzjäger. Was bin ich Ihnen schuldig? Das Wiederkommen. Eine schöne Truhe haben Sie da. Was stehen Sie denn jetzt noch da herum? Was ist denn da drin? Ich glaube, Sie haben so eilig. Aha, zugesperrt. Ja, und den Schlüssel habe ich in den Bach geworfen. Ach so. Da können Sie langklopfen. Es sagt niemand herein. Ja, wenn es auf das geht. Ich verschaffe mir schon Zutritt. Ein Kinderhäubel und eine Flasche und Spinnweben drumherum. Das ist alles? Die Truhe zahlen Sie mir. Sie sind auch ein armer Teufel da oben. Ich? Wer sagt Ihnen das? Ich sag's Ihnen halt. Aber niemandem sagen, das von dem Kinderhäubel und der Flaschen. Hören Sie? Meinem Mann auch nicht. Hören Sie? Es tät ihn nur kränken. Ich will kommen. Wo kann ich mich denn verstecken? Warum verstecken? Aber was sag ich da? Ich hab nichts zu suchen in dem Fuchsloch da. Was ist denn da geschehen? Naja, der Jäger. Was habe ich gesagt? Auf die Truhe haben sie es alle scharf. Da ist ja nichts drin. Nichts als Spinnweben. Naja, mit der bloßen Faust hat er draufgehaut. Gut, hast ihn hingehalten. Während er da bei dir war, haben wir ihm die ganze Fracht unterm Sitzfleisch weggezogen. Alles bis auf das Paketel da. Aber kalte Füße habe ich gekriegt. Musst halt bald ins Bett. Ich habe kein Geschick zu sowas. Jetzt hör mir aber auf. So einen, dann und wann auf ein Stündel beschäftigen. Das schafft doch jede Frau blind. So oft er da bei dir sitzt, blüht draußen das Geschäft. Also gut. Dir zulieb will ich's probieren. Dann ist das Haus am Marktplatz nicht mehr weit. Dann wird mein Seidenkleid rauschen. Am Sonntag in der Kirche. Der Neid muss alle fressen. Ich der Schwächste, das schönste Haus und das schönste Weib. Halt, jetzt ist gut. Sonst kriegst wieder keinen Atem mehr. Aber geh. Wirst mit jedem Tag schöner. Und der Hals, so weiß und frisch. Deine Finger sind kalt. Noch immer nicht wiederkommen. Hätte man es nicht gedacht. Der hockt Tag und Nacht auf der Grenzwach. Wenn er nicht kommen will, soll er es bleiben lassen. 4 Tage ist es jetzt schon her, aber gestern Nacht hat es dich doch herzogen. Und wir zwei und das Haus am Marktplatz kommen auch nicht so bald zusammen. Hab dich ganz deutlich gesehen. In der Nacht bin ich aufgewacht und hab lang nicht mehr einschlafen können. Wie ein verliebter Kater hast geschaut. Weißt, wen ich da gesehen hab? Wen? Den Jäger. Und wie er mich sieht, ist er auf und davon, wie ein Gespenst. Da hast träumt. So wach bin ich gewesen wie jetzt. Was soll denn der Jäger bei der Nacht bei uns herum zu tun haben? Da fragst noch? Spionieren. Er will sich doch an uns zwei sein Sternl verdienen. Das hab ich gar nicht gedacht. Am Ende hast doch recht und er ist nur deswegen herumgeschlichen. Ja, was denn sonst? Was hast denn du gemeint? Was soll ich denn gemeint haben? Nix hab ich gemeint. Wart nur, Mann. Den fang ich dir noch. Als hätte er den Braten gerochen. Am liebsten möchte ich ihn so weit bringen, dass er gar kein Jäger mehr sein könnte und ganz weg müsste aus dem Dienst. Dann hätte er sein Sternerl. Der Jäger. Wenn man vom Teufel spricht, schaut nicht rechts und nicht links. Aber jetzt bleibt er stehen. Macht wieder kehrt um. Siehst ihn? Kommt direkt auf uns zu. Den überlasst jetzt mir. Womit kann ich dienen, Herr Jäger? Hat's Ihnen die Rede verschlungen? Ja, nein. Den Truhendeckel zahlen. Wegen der Truhe lassen Sie sich nur kein graues Haar wachsen. Wir zwei kommen schon noch zum Abrechnen. Bleiben Sie ein bisschen. Hab neulich schon meinen Rüffel gekriegt. Meinen ersten. Weil ich mich bei Ihnen da verhockt hab. So ein Rüffel, das muss nicht gar fein sein, oder? Da stehen müssen mit einem brennroten Kopf. Und man darf nicht aufmuckern. So haben Sie es halt mir zu lieb gelitten, oder? Ihnen zu lieb. Was reden Sie da? Außerdem, Sie sind verheiratet. Jetzt kanzeln Sie mich aber schon ein bisschen ab. Was stehe ich da? Ich habe meinen Dienst. Wenn Sie erst einmal eine richtige Liebschaft hätten. Wie schaut es etwa da aus? Mit dem Dienst. Was stehe ich da? Ich habe meinen Dienst. Wissen Sie, dass Sie mir da neulich blaue Fleck aufgedruckt haben? Ich? Heute noch. Ihnen? Sieht man Ihre Finger mal? Ja, es ist wahr. Eine Haut haben Sie, gerade wie Samt. Na, schau her. Jetzt kann der fein streicheln auch. Das tut wohl gegen das Brennen. Es brennt? Wo? Sie, was glauben Sie denn? Ich bin eine verheiratete Frau, gleich rufe ich meinen Mann. Da fürchte ich mich aber. Ist eifersüchtig, der Schwächling. Auf Sie nicht. Das weiß er schon, dass ich von Ihnen nichts haben will. Ich vielleicht von Ihnen? Wenn der Traubstock zu hoch ist, dann sagt der Fuchs, ich mag keine Trauben. Und wir haben keine Kinder, weil wir keine haben wollen. Und in der Truhe hat das Weiberl schon brav, fleißig alles Nötige vorgerichtet, dass nur alles gleich da ist, wenn etwas kommt. Aber es ist halt nichts kommen. Sie pflanzen mich nicht. Jetzt habe ich Ihnen wehtan. Aber Sie haben zuerst angefangen. Sonst hätte ich ganz gewiss nichts gesagt. Und wenn schon, ist mein Leib so krepierlich. Ihr Mann soll sich schamen. Warum haben Sie denn so eine Wut auf meinen Mann? An die Kette sollte man sie legen, wie ein Tanzbär. Ich meine, da wären Sie schon ein gefährlicheres Tier. Herr Jäger, was ist denn jetzt mit Ihnen auf einmal? Ich weiß nicht, was mit mir ist. Ich möchte gerade am liebsten flennen, wenn ich's zu Weg brächt. Und was ist mit dem Dienst? Ich weiß nicht, was mit dem Dienst ist. Ich weiß nicht, was mit mir ist. Ich weiß schon bald gar nichts mehr. Jäger, wenn Sie jetzt dann der Wachkommandant fragt, wie weit Sie mich haben, was können Sie ihm da sagen? Friss ich Ihnen schon bald aus der Hand? Ich hab da nichts verloren. Aber suchen tun Sie was. Sie suchen da immer ein Sternerl und finden keins. Aber warten Sie. Ich hilf Ihnen aus der Not. Leihen Sie mir da auf einen Augenblick Ihr Messer. Nur keine Sorge. Ich stich Sie nicht ab. Das Messer ist die Wünschelrut. Mit der suchen wir jetzt ein Sternerl für den Jäger. Aber nicht vom Himmel runter, sondern aus dem Boden heraus. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Halt! Aber da. Herr Jäger, da zuckt die Wünschelruten. Da greifen Sie hinein. Da drunten muss für Sie ein Sternel liegen. Und wenn Sie alles auf den Kopf stellen, mehr finden Sie nicht. Viel oder wenig. Jetzt habe ich euch. Schwarz auf weiß. Jetzt können Sie auch spotten. Mit Ihren Kameraden im Wachzimmer. Und Späße machen über die Dummen. Die schwachen Frauen. Herr schwache Frau, ja, du Hex. Ich zeig dich an. Vor dir steht doch mein Ehr nicht zurück. Vor zwei so Teufelsaugen. Er muss beim Mann vorangehen, freilich. Wir Frauen denken da anders. Sonst hätte ich mein und mein Manns Ehr besser bedacht und ihnen nichts gesagt. Ich hätte ja nicht müssen. Sie sollen avancieren und ihr Sternl kriegen. Nur sagen Sie meinem Mann nicht, dass ich's verraten habe. Sonst bringt er mich um. Sagen Sie nur, Sie haben es selber gefunden. Das ist auch fürs Sternl besser. So. Das Paket kann man gut unterm Rock tragen. Herrgott, rühr mich nicht an. Früher haben Sie auch ganz fleißig meine Arme abgriffen. Aber jetzt haben Sie mich ja soweit. Was anzeigt wirst. Ich wünsche Ihnen viel Glück zur Beförderung. Gehen Sie. Machen Sie ein End, damit es endlich aus ist mit uns zwei. Falsche Katz, du biegst mich nicht um. Ich zeig dich an, ohne Pardon. Und wenn Sie es nicht täten, ich speie Sie an. Aber denken Sie dran, durch was für ein falsches Spiel mit einer Frau Sie zum ersten Sternl kommen sind. Was stehen's noch da? Marsch fort! Ich will angezeigt sein. Zur Hölle! Bin immer noch ein ehrlicher Jäger gewesen. Ja schon. Was tut mir jetzt erschreckt? Hab ein bisschen gelauscht. Gut hast du es gemacht. Das Herumspionieren mag ich nicht. Das schaut ja so aus, als traust du mir nicht. Was nicht trauen? Wie kommst du jetzt auf das? Nicht spionieren sollst. Mehr sag ich nicht. Hast du mir verstanden? Ich hab nicht verstanden. Jetzt haben wir ihn endlich so weit, wie wir ihn brauchen. Zeig das an, dann macht das kleine Paketel nicht viel Straf aus. Und zeig das nicht an, dann zeigen wir ihn beim Kommando an. Dann ist er geliefert. So, und jetzt lassen wir es gut sein, das ganze Spiel. Das werde dann schon ich sagen, wenn's gut ist. Mach nicht solche Augen. Aber, wer wird sich denn fürchten? Sei froh. Jetzt hast du doch endlich eine richtige Frau. Bis jetzt bin ich nur so ein Teigbatzen gewesen. Aber jetzt ist im Teig Hefe drin. Mir scheint, ich gehe erst richtig auf. Da. Jetzt ist noch was dazugekommen. Vielleicht langt schon. Was meinst du? Hat das angezeigt? Da finden sie nichts. Und mein Geld können sie mir nicht nehmen. Weib, jetzt halt mal die Daumen, ich meine es lang. Es lang. Das Haus am Marktplatz. Morgen, wenn du willst, kann ich es kaufen. Was sagst du? Ist das deine ganze Freude? Du gefällst mir nicht. Was ist mit dir? Es ist nicht recht, an Menschen so hineinzuhetzen. Und du hast mich dazu angestellt. Ja, du. Hat nicht er dich fangen wollen? Ja, das ist wahr. Und hättest nicht ebenso gut du Feuer fangen können statt ihm? Und er hätte dich ausgelacht. Ausgeheckt hat's unten der Wachkommandant. Und der Jäger hat avancieren wollen. Und du hast dir das Geld verdienen wollen für das Haus am Marktplatz. Und mich habt ihr alle als Köder ausgesteckt. Du bist heute ganz durcheinander. In der Nacht hast du ein paar Mal aufgeschrien, ganz wild. Und im Bett hin und her, ganz heiß im Dampf. Bin ja noch jung, sollte mir schon kalt sein. In dir ist eine Unruhe, eine ganz gewaltige. So, ich sitze jetzt ganz ruhig da und denke über die Maikäfer nach. Wenn der Jäger kommen sollte, dann jag ihn aus mit Spott und Lachen. Wir brauchen ihn immer. Wenn er kommen sollte, kannst ihn ruhig mir überlassen. Jetzt lassen wir es gerade treiben, wie es treibt. Deine Wange ist brennheiß. Als ob du Fieber hättest. Deine Finger sind eiskalt. Drum kommt dir meine Wange brennheiß vor. Bin ich wieder. Herr Jäger. Haben Sie das Sternl gleich mitgebracht? Aber warum haben Sie uns denn noch nicht da angezeigt? Ich bin kein Jäger mehr. Haben Sie es am Ende gar nicht angezeigt? So wie man an euch nur anstreift, habt ihr einen. Und habt ihr erst den kleinen Finger, dann habt ihr schon die ganze Hand. Und den ganzen Mann mit Haut und Haar. Jetzt ging's auf mich aus. Ist's noch nicht genug, wenn ich ihnen das Schmuggelzeugs hineinstopf? Hätte ich sie sollen hinunterführen an der Hand, auf die Wach, wie ein Schulbub. Marsch! Tun sie ihre Pflicht. Heute beim Rapport hat mich der Kommandant gefragt, Jäger? Haben's nichts Neues von dem Fuchsbau da oben? Und ich hab gesagt, nein. Es hat mir das Wort im Maul drin zerrissen. Ich gehöre nicht mehr mir selber. Das Paketel. Da. Hab gemeint, es brennt mir ein Loch durch die Bluse. Wenn ich jetzt auf die Wachstuben gehe und lass mir den Kommandanten rufen. Dann sag ich, ich bin nimmer ich. Nur mehr so ein Tanzbär. Der Jäger. Der stolze Jäger. Ja. Wenn ihr einen habt, habt ihr ihn ganz. Jetzt winselst um dein Ehr. Aber das hat deiner Ehr keinen Schaden getan. Mit mir anbandeln für ein Sternl am Uniformkragen. Da! Das Paketel, ich werf's dir hin, wie einem Hund. Soll ich dich an die Wand hinaufdrucken? Jäger. Nur keine Sorge. Ich rühre sie nicht an. Sie sind mir viel zu schlecht. Wer hat denn angefangen? Bin ich zu Ihnen kommen oder Sie zu mir? Hab mir gedacht, ein Sternl wäre schon gut. Und dann auch noch mehr Lohn dazu. Sich vielleicht auch ein bisschen Familie anschaffen. Man hat ja sonst auch nichts. Aber ich hab sie nicht kennt, die Weiber. Ich hab die Männer auch nicht kennt. Nie wär ich auf so eine Niedertracht kommen. Aber mein Mann hat sich alles ausdacht und gesagt, ich soll sie fangen. Ja, mein Jäger, so ist die Sache. Ihr Kindsmann, der Schwächling. Sonst ist er um und um zu nichts nutz, aber im Aushecken ist er gut. Ja, mein Jäger. Tu deine Hand weg. Die macht mir zu warm. Sonst vergiss ich mich und greif nach dir. Ich bin noch immer verheiratet. Vergessen Sie das nicht. Ja, ich weiß schon. Wo man sich reckt oder einen Finger rührt, überall stoßt man ihn an. Was stoßt denn alleweil an mir an? Ich? Sie rucken ja immer noch. Was willst denn du mit mir? Ruck geben sollst. Gar nichts. Hätten sie halt geschrien, dann hätte ich früher ausgelassen. Zum Schreien bringst du mich nicht. Da können sie schon noch fester drucken. Wetten, dass ich nicht schrei. Soll ich noch fester? Schreist bald. Schreist! Noch lang nicht. Gerade extra nicht. Gefick, du gehst ja doch nicht mir. Ich habe einmal den Mann und ich muss mit ihm leben, da hilft einmal nichts. Mich hast fangen wollen. Jetzt bist selber drin. Aber du auch. Beide haben wir uns gefangen. Was sagst du dazu, Weib? Der trinkt meinen Wein und redet nichts. Er trinkt nur aus und kommt nie mehr. Gut so. Nun, Herr Jäger, man hört, die Schmuggler sollen es arg treiben. Haben Sie da einen Kanarienvogel? Ich höre alleweil was piepsen. Na, aber wir tun uns einen Gimpel ein. Die werden viel zahmer und fressen bald aus der Hand. Ich meine, wir haben schon einen. Ja. Gut so, bravo. Gut so, bravo. Sag, ist der übergeschnappt? Mir ist nichts bekannt davon. Es geht schon auf Abend. Herr Jäger, gute Nacht. Herr Jäger, gute Nacht. Lass die trocken legen, Bubi. Wer ist hier ein Bubi? Herr Jäger, gute Nacht. Mann, steck dein Messer ein. Aber lassen Sie ihm doch die Freiheit. Da, stich. Stich doch, Bubi. Du bringst mir es ja gar nicht durch die Rippen ein. Jetzt steck nur ein. Er ist weg. Brauchst dich nimmer zu fürchten. Wer fürchtet sich? Warum hat denn der so eine Wut auf mich? Denk nimmer dran. Aber eine Kraft hat er schon. Also, was ist... Hat es anzeigt? Was soll er anzeigt haben? Das Paketel, meine ich. Ach, was Paketel, das Paketel. Leg dich hin und schlaf deinen Schrecken aus. Ist gescheiter. Wie redst denn du auf einmal mit mir, deinem Mann? Wo ist denn da ein Mann? Kalte Füße, schwitzige Hände. Und wenn er am besten sein soll, ist er um und um nix Nutz. Das soll mein Leben sein. Mir graust. Ja, grausen. Grausen tut mir vor dir, du. Jetzt verstehe ich. Mein Haus brennt. Ja, aber wer hat's denn anzündet? Ich oder du? Weißt nicht, wo du bei Nacht hinkörst. Rühr mich nicht an. Ich sag dir nur das. Was mir gehört, das halt immer. Das merkt ihr. Gib mir so viel Geld, dass ich nicht Not leiden muss. Dann geh ich heute noch von dir weg. Zum Jäger. Zum Jäger? Denk dir gerade, ich bin gestorben. Ein schönes Begräbnis spendierst mir ja, oder nicht? Gib mir, was das alles kostet als Lebendige. Dann hab ich was davon. Der Jäger auch? Ich kann mit dir nicht mehr leben. Gib mich frei. Ich bitte. Oh. Meine Sache halt ich mir noch. Die halt ich mir schon. Du sperrst mich nicht ein. Thank you. ich dich herzaubern könnte. Wie kommst du jetzt her? Bin halt da. Ich halt's nicht mehr aus mit dem. Ich hab schon deinen Schatten gesehen. Schleichst du denn Tag und Nacht um? Machst du keinen Dienst mehr? Ich will auf die Grenzwacht gehen und auf einmal bin ich da. Ich liege im Wachzimmer und auf einmal bin ich da. Kenn mich selber nimmer. Ich muss auch immer an dich denken. Ich halte es in der Kammer neben ihm nicht mehr aus. Kann nimmer schlafen, nimmer essen. Mir graust so vor ihm. Ich kann dir nicht sagen, wie. Was hast denn da? Bist ganz brennrot. Hab halt die Wange auf die Hand aufgestützt. Davon wird's halt rot sein. Wo ist er hingegangen? Will er dich einsperren? Er probiert's halt. Gehen wir miteinander durch. Daran habe ich auch schon gedacht. Aber was tun wir dann? Ich hab nix. Alles gehört ihm. Und du hast auch nix. Und von der Lieb können wir nicht abbeißen. Das möchte nicht lang dauern. Es ist ja auch bei mir nur so geredet. Ich komme nicht weit. Sie können mich jede Stunde wiederholen. Und meine Reputation und alles. Ich habe ja keinen Kopf mehr. Jäger, was tun wir? Nicht einfangen hättest mich sollen. Hab ich mir einen Stern verdienen wollen, oder du? Ach, zu was lang reden. Bin halt eingegangen ins Schlageisen. Wir sind beide drin. Jetzt haben wir uns gern und wissen keinen Weg. Zwei Schuss. Einer dir, einer mir. Ich bin keine Sterberin. Ich leb gern. Ja, jetzt noch lieber als früher. Wenn schon gestorben sein muss, warum denn gerade ich und du? Zwei gesunde Leute. Was willst du damit sagen? Was hast denn du gemeint, was ich sagen will? Du hast jetzt so geschaut. Neulich habe ich ihn in der Nacht nimmer atmen gehört. Da habe ich's mir so ausdenkt, wie's denn wär. Da bräuchtest nimmer heimlich da einzuschleichen. Und dann wär hier auch alles gesund und stark. Da gäb's kein Grausen mehr. Und hab mir dann auch gedacht, da möcht's nicht lang dauern und es rutscht auf deinem Knie so was Junges rum. Hör mal auf! Ist alles in die Luft geht. Er lebt ja. Ja, noch lang. Wenn ihm nicht grad was passiert. Wenn ich von dir weg bin, dann verlangt's mir nach dir. Wenn ich bei dir bin, dann fürchte mich. Du die fürchten? Vor was? Du hast so ein Gewalt. Wenn du nur wüsstest, wie es mich zu dir hinreißt. Ich hab schon bald gar keinen Funken Scham mehr. Mir ist grad so, als müsste ich ihn erschlagen. Erschlag ihn. So. Jetzt ist's draußen. Das Wort. Du hast's zuerst gesagt. Niemand hat's gesagt. Es ist selber reif vom Baum gefallen. Weißt, es ist nicht so, dass ich mich besser machen will, als ich bin, aber ich bin immer ordentlich gewesen. Und jetzt? Wo kämen wir zwei noch hin? Mir hat auch nie ein Mensch was Übles nachsagen können. Aber jetzt bin ich eine ganz andere. Und die kenne ich selber bei Haut und Haar noch nicht. Jäger, wir zwei reden es jetzt aus. Von Mann zu Mann. Aber ganz kalt, wie man redt von einem Geschäft. Kalt ist gut. Niemand hat's vorhergesehen. Da ist auf einmal etwas dagestanden, wie aus dem Boden heraus, auf das niemand denkt hat. Und jetzt hat's uns auf einmal alle. So schwach ich bin. Desmal stoß ich zu, Herr Jäger. Mein Weib ist mei Sach und mei Sach lass ich mir nicht nehmen. Aber was hab ich davon, wenn ich ihnen das Messer hineinrenn? Mich schüttelt's eiskalt durcheinander, wenn ich nur dran denk. Dann habe ich einen Menschen umgebracht. Ja, dann habe ich keine gute Stunde mehr, mein Lebtag. Oder Sie mich, Herr Jäger. Sagen wir, Sie geben mir einen Drucker. Sie haben ja die Kraft. Wissen's? Ich bin schnell erledigt. Aber deswegen haben Sie von meiner Frau dann doch nichts. Nix haben Sie. Zuchthaus haben Sie. Ganz kühl geredet, Herr Jäger. Verfluchter Mensch. Als spüret man schon das kalte Eisen am Hals. Ich weiß ein Mittel, dass alles wieder ins Gleis kommt. Sie müssen aus der Gegend. Und das heute oder morgen. Ihr aus den Augen. Das steht nicht bei mir. Hab zu tun, was der Kommandant mir schafft. Nur schlau muss man sein. Bin heute auf der Grenzwacht gewesen. Hab den Kommandanten gefragt, ob sie nicht von uns da ein Paketel abgeliefert haben. Was? Du hast sie angezeigt? Die hat niemand gefragt. Der Kommandant hat große Augen gemacht, weil da ist kein Paketel und keine Anzeige eingelaufen. Er wird sie auf der Stelle zum Rapport nehmen, sagt er. Was werden Sie ihm dann sagen? Jetzt bin ich offen angenockelt. Vor allen Kameraden. Als einer, der sein Ehr verweibert hat. Wer hat ihm denn ein Paketal gegeben? Hast du ihm eins gegeben? Streng dich nicht an. Ich steig dir nicht mehr weiter in die Luke hinein. Ich werd haarklein alles sagen, wie es wahr ist. Ich hab von der da ein Paketel kriegt und wie alles kommen ist, dann sollen sie mit mir machen, was sie wollen. Versetzt werde ich auf der Stelle. Das ist schon das Wenigste. So hab ich mir's denkt. Jäger, das wirst du nicht tun. Ja, ich tu's. Ich tu's. Nein, nein. Ganz mit Haut und Haar hat mir der Teufel noch nicht. Also? Dann wäre ja insoweit alles gut, Herr Jäger. Ich setz gleich über das eine Schrift auf. Und Sie unterschreiben. Ja, es ist gut. Und wenn ich da auch einen Fetzen Fleisch und eine blutige Pfote zurücklasse, nur heraus aus dem Fangeisen. Jäger! Weib! Mit dir werde ich dann schon fertig. Dir lege ich den Zaum schon enger an. Und einen jungen Knecht. Stark, wie du. Was kümmert's mich? Der Mann war auch so einer, wie der meine. Und da hat man den Mann einmal gefunden, tot. Mit seinem eigenen Messer im Leib. Und? Was weiter? Gar nichts weiter. Die Leute haben gesagt, der hat sich selber erstochen. Es hat ihn das Leben nimmer gefreut. Dann haben sie ihn begraben und aus. Kein Mensch hat weiter nach dem Schwächling gefragt. Und der junge Knecht und das Weib haben ein halbes Jahr drauf geheiratet. Und jedes Jahr zu aller Seelen haben sie vor seinem Grab gebetet und die Kinder mitgenommen. Jedes Jahr um eins mehr. Mich schüttelt's vor dir. Ich weiß nur, dass mich graust. Und graust. Er hat mich betrogen. Um alles. Jäger, so wie mich vor ihm graust, so verlangt's mich nach dir. Komm zum Verstand, werd nüchtern. Jäger, ich möchte ein Kind von dir haben. Geh weg. So, Herr Jäger, da unterschreiben. Und wir Männer sind handelseins. Je geschwinder, je lieber. Und die Sache renkt sich schon von selber ein. Ich habe mir jetzt auch alles überlegt. Und ich meine schon, wenn man es beim Licht betrachtet, du triffst immer das Rechte. Zeit war's. Ich weiß überhaupt nicht, was ich eigentlich will. Mir geht ja bei dir nichts ab. Aber man kriegt halt oft so einen Rappel, wenn es einem zu gut geht. Ich werde bald meine Order haben, dann fort. Pfiat euch allseits. Auf Nimmerwiedersehen. Halt! Zudem ist's doch ein bisschen zu tief gegangen. Meinen Sie nicht auch? Was soll er denn noch? Man lässt ja einen See auch langsam ausrinnen. Und nicht auf einmal. Damit er kein Unheil anrichtet. Morgen müssen Sie noch einmal kommen auf einen Abschiedstrunk. Noch einmal mit dem Glas anstoßen. Alle drei, dass alles ruhig ausklingt. Und still ins Wasser fällt. Ich meine, das ist nicht zu viel verlangt. Ich komm nicht noch einmal in den Fuchsbau. Jäger, es ist das letzte Mal. Wir sehen uns dann nie mehr. Vierte, habe ich gesagt. Jetzt ein Strich unter alles und wieder frisch angefangen, ganz von vorn. Zwei. Wir löschen auch alles aus, was gewesen ist. Auch den Schlag ins Gesicht. Alles löschen, wie mit dem Schwamm die Tafel? Habe ich da nicht recht gehabt, wenn du mir so kommst? Nicht einmal. Zweimal hättest du schlagen sollen. Also sagen wir, ich hab's noch einmal auf das nächste Mal gut. Ist's recht so? Ich hoffe, es wird nie mehr dazu kommen. Wir wollen's hoffen. Und ich werde gewiss mein Möglichstes tun. Nüchtern. Jäger, du kommst noch. Zum Schoder wegräumen bist mir noch gut. Weiter brauche ich dich nimmer. Wenn ich das Haus am Marktplatz hab und drin sitz als junge Witwe, da fange mir die Männer her, grad noch Lust. Ich weiß jetzt, wie man's macht. Ihr habt's mich gut abgerichtet. Ihr Männer, geht euch jetzt der Grausen an? Zuerst habt ihr mich aufgerissen bis auf den Grund. Und jetzt möcht ihr mich wieder zudrehen wie einen Wasserhahn. Aber mich fangt ihr nimmer ein. Jetzt habt ihr mich aufgezwirbelt. Und jetzt bin ich da. Schon Sorge um dich gehabt. Ich sehe, du bist ausgenüchtert. Was ist jetzt mit dem Haus am Marktplatz? Meins ist's. Du hast es gekauft? Siehst, jetzt habe ich es doch gemacht. Naja, schlau muss man sein. Na? Und du hast den Kaufbrief? Da. Ja, da steht dein Name. Auf dich ist's geschrieben. Schwer draufzahlen müssen. Wegen dem Haus hast du mich dem Grenzjäger als Köder hingeschmissen. Das haben wir ausgelöscht. Du hast immer gesagt, das Haus am Marktplatz willst mir zuschreiben. Was ich gesagt habe, das halte ich. Lass es doch gut sein. Du wirst doch noch einen Spaß verstehen. Für den Fall meines Todes. Es hat schon etwas Spaßiges, das Testament machen. Im Falle meines Todes mache ich. Ich glaube schon, dass es einen da gruselt. Was hat das Haus für eine Nummer? Marktplatz, Nummer? Nummer 7, fällt mir gerade ein. So, lies durch, ob's dir so recht ist. Für den Fall meines Todes vermache ich... gerade, dass man nicht so davon geht. Wie das Kind vom Dreck. Weiß nicht, wie sie mir im Halbschatten da vorkommen. Ich hab's gewusst, dass sie kommen. Auf 2 Minuten. Hab schon mein Order. Zum Rapport in der Stadt. Und was geschieht dann mit Ihnen? Ich will wieder ehrlich werden. Von Grund aus. Wir sollen leben. Zuerst der Mann, der alles wieder eingrenkt hat. Du bist doch der Schlaueste von uns allen. Jäger. Wir zwei können jetzt einander ganz nüchtern ins Auge schauen. Halt! Ganz da hinten drin. Sieh genau ein Feuer brennen. Das löschen wir aus. Zum Wohl, Herr Jäger. Wir schwärmen uns hinunter. Mich ganz zu Schanden machen war es doch nicht im Stand, hä? Du und du, ja. Ihr zwei. Komm, wir lassen es gut sein. Dann ist's ja gut, wenn's gut ist. Die Frauen sind wie Schießpulver. Ich gehe keiner mehr zu. Aber heute sind sie doch wiedergekommen. Und dann müssen sie heute noch mit Sack und Pack die Nacht durchmarschieren. Und der Mann und ich schlafen fein warm im Federbett. Zum Wohl, Herr Jäger. Was sein muss, muss sein. So, ich gehe. Oha, der Jäger hat Kraft. Und die muss irgendwo raus. Ist ja das letzte Mal. Dann sehen wir uns nie mehr. Halt ihn nicht auf. Es ist Zeit. Der Jäger muss gehen. Brauch keine Mahner. Weiß selber, wann's Zeit ist. Geht das auf mich? Ah, woher? Mann, was ist heute mit dir? Möchtest jetzt mit Gewalt Unfrieden haben? Wer? Ich? Du musst kuschen vor dem Jäger. Du weißt es noch recht gut. Vom letzten Mal her. Das ist begraben. Reißt die jetzt schon wieder der Teufel, Weib? Männer, verzeiht mir. Aber es brandelt halt noch. Aber wir löschen mit dem Schnaps drüber und sagen, es war nichts. Mann, sollst leben, wenn der Tod nichts dagegen hat. Jetzt lass solche Späße. Was denn? Kein Mensch ist vor dem Sterben sicher. Es kann jede Stunde mich oder dich oder den Jäger haben. Drum sind wir froh, dass wir noch leben. Und jung sind. Was, Jäger? Die jungen Jahre muss man nutzen. Man hat ja sonst nichts. Habe ich dir nicht gerade das Haus am Marktplatz verschrieben? Herr Jäger, zum Haus haben Sie auch etwas beigesteuert. Sie sind mich da brav angestiegen und derweil hat mein Mann mit seinen Helfern die ganze Schmuggelfracht weggeschafft. Mein Ehr habt ihr mir angefressen und jetzt noch den Spott dazu. Bringt's mich nimmer weiter auf sonst. Das ist begraben. Halt! Kein Streit. Jäger, in 3 Tagen haben sie mich längst vergessen. Jetzt hör auf zum Tanzen, Weib. Vergessen kann ich dich nie mehr. Es ist Nacht. Schlafenszeit. Du weißt, wo du hingehörst. Ich schlaf mir noch genug, wenn ich kalt bin. Weiter. Weiter, weiter. Herr Jäger, gute Nacht. Da schau, wie ich tanze. Kein Schritt mehr. Weiter, nur weiter. Nur immer drauf los. Lassen Sie mich aus. Hören Sie denn nicht? Wenn mein Mann nimmer will. Weiter, nur weiter. Nur immer drauf los. Sie sind nicht mein Mann. Vorwärts. Mann, wir gehen jetzt ins Bett. Was Bett? Der Schwächling rührt dich nimmer an. Mann! Steck dein Messer ein. Jäger, ich und mein Mann wollen jetzt schlafen gehen. Was? Schlafen? Nix schlafen. Jäger, das mal stich ich. Jäger. Dein Messer hol ich mir. Hey! Der sticht nicht. Der Horst! Thank you. Du hast ihn umgebracht. Du. Ganz allein. Der Weibsteufel. Hörspiel nach dem gleichnamigen Theaterstück von Karl Schönherr. Weib: Gerti Drassel. Mann: Hannes Bergmann. Jäger: Harald Windisch. Tongestaltung: Anna Kunzio, Daniel Brehn und Manuel Radinger. Zymbal: rumänisches Hackbrett: Stefan Frauenberger. Besetzung und Produktionsleitung: Stefanie Zussner. Redaktion: Kurt Reisnecker. Hospitanz: Almut Schäfer-Kubelka. Regieassistenz: Julia Herzog. Bearbeitung und Regie: Ursula Scheidle. Produktion: Österreichischer Rundfunk mit dem Südwestrundfunk 2019. Hier kommt das Hackbrett zum Einsatz. Stubenmusik von Quadratsch. Alexandra Dienz, Christoph Dienz, Barbara Roman und Gunter Schneider übersetzen Tiroler Stubenmusik in eine zeitgenössische Klangsprache. Und jetzt von Tirol nach Südtirol zu einer Hörempfehlung für die heutigen Nachtbilder. Der Bozener Autor und Soundkünstler Jörg Zemmler versammelt in seinem Gedichtband »Wir wussten nicht warum, nur Zweifel gab es keine« Liebesgedichte. Liebesgedichte abseits der klassischen Beziehungskonventionen. Mittwochs legten wir uns gern auf die Lauer, die Welt zu erspähen, mit einem Feldstecher, Rucksäcken, Proviant. Durchstreiften, durchwarteten, das Land, den Wald, die Stadt, Hand in Hand. Hielt dir den Feldstecher vor Augen, still standest du, sahst weit, warst dort, die Hände frei von Ferne, meine andere Hand unter deinem Hemd, wechselten uns ab und aus, sieh dort, wo wir nicht sind. Dörte Lisewski liest Jörg Zemmler, heute in den Nachtbildern um 22.05 Uhr. Um Liebe geht es auch nächste Woche im Ö1-Hörspiel. Sie hören Auszüge aus dem Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch am Samstag um 14 Uhr. Informationen zum vielfältigen Hörspielangebot des ORF finden Sie auf der Ö1-Webseite. Natascha Konopitzky wünscht weiterhin einen schönen Nachmittag.